ganz, ganz hinten ran. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Daten klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Daten klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Daten klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Daten klaut. Wunderbar, danke schön. Nächster Spruch. Freiheit statt Angst. Freiheit statt Angst. Freiheit statt Angst. Freiheit statt Angst. Freiheit statt Angst! Parteigeschick machen? Nein, ja. Ja.